Abschnitt 2 aus David Copperfield, Band 6 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 33. Kapitel, wonnevoll. Die ganze Zeit über hatte ich Dora glühender als je geliebt. Der Gedanke an sie war meine Zuflucht in Schmerz und Missbehagen und entschädigte mich sogar einigermaßen für den Verlust meines Freundes. Je mehr ich mich oder andere bemitleidete, desto mehr suchte ich Trost in Doras Bild. Je größer mir die Masse von Trug und Unglück in der Welt vorkam, desto besser und reiner glänzte Doras Stern hoch über der Welt. Ich glaube nicht, dass ich mir bestimmt dachte, woher Dora stammte oder in welchem Grade sie mit einer höheren Ordnung von Wesen verwandt war, aber ich bin fest überzeugt, ich würde den Gedanken, sie sei ein einfaches menschliches Wesen wie eine andere junge Dame, mit Entrüstung und Verachtung zurückgewiesen haben. Wenn ich mich so ausdrücken darf, so würde ich sagen, ich war in Dora aufgegangen. Ich war nicht bloß bis über die Ohren in sie verliebt, sondern auch durch und durch von ihr gesättigt. Man hätte genug Liebe aus mir auswringen können, um in einem Bilde zu sprechen, um alles Beliebige darin zu ertränken. Und doch wäre noch genug in mir geblieben, um mein ganzes Ich zu durchdringen. Das Erste, was ich nach meiner Rückkehr tat, war, einen Abendspaziergang nach Norwood zu machen und dort 2 Stunden lang das Haus und den Garten zu umkreisen, durch die Spalten in der Gartenplanke zu gucken, mit großer Anstrengung mein Kinn über die verrosteten Nägel auf der obersten Planke zu bringen, den Lichtern in den Fenstern Küsse zuzuwerfen und die Nacht anzurufen, meine Dora zu schützen. Ich weiß nicht recht mehr, wovor, wahrscheinlich vor Feuer, aber vielleicht auch vor Mäusen, vor denen sie eine große Abneigung hatte. Meine Leiden erfüllten mir so sehr die Seele und es war mir so natürlich, mich Peggotty anzuvertrauen, als sie eines Abends eifrig mit der Ausbesserung meiner Garderobe beschäftigt neben mir saß, dass ich ihr, natürlich nicht allzu zusammenhängend, das große Geheimnis mitteilte. Peggotty schenkte mir die vollste Teilnahme, aber zu meiner Ansicht von der Sache konnte ich sie nicht bekehren. Sie war außerordentlich zu meinen Gunsten eingenommen und konnte durchaus nicht begreifen, wie ich Zweifel hegen oder niedergeschlagen sein konnte. »Die junge Dame kann sich zu einem solchen Schatz gratulieren«, bemerkte sie. »Und was ihren Vater betrifft«, sagte sie, »was verlangt denn der eigentlich?« Ich bemerkte jedoch, dass Mr. Spenlows schwarzer Talar und steife Halsbinde Peggotty ein wenig einschüchterten und ihr etwas mehr Ehrfurcht vor dem Manne einflößten, der in meinen Augen immer ätherischer wurde und den, wenn er im Gericht unter seinen Papieren aufrecht saß, ein Strahlenglanz zu umgeben schien, dass er aussah wie ein kleiner Leuchtturm in einem Meere von Pergament und Papier. Und beiläufig gesagt kam es mir ungewöhnlich seltsam vor, wenn ich, während ich im Gericht war, bedachte, wie diese schläfrigen alten Richter und Doktoren sich nicht um Dora kümmern würden, wenn sie sie gekannt hätten, wie sie nicht vor Entzücken von Sinnen gekommen wären, wenn ihnen eine Heirat mit Dora angetragen worden wäre, wie Dora auf ihrer bezaubernden Gitarre hätte spielen und dazu singen können, bis sie mich an den Rand des Wahnsinns brachte, ohne dass sie einen einzigen dieser schläfrigen Philister einen Zoll weit von seiner Bahn abgelenkt hätte. Ich verachtete sie alle ohne Ausnahme. Als ausgefrorene alte Gärtner in den Blumenbeeten des Herzens erschienen sie mir wie persönliche Feinde. Die Richterbank erschien mir als eine gefühllose Schlafmütze. Das Advokatenbarreau hatte nicht mehr Liebe oder Poesie in sich als das Barreau oder Buffet eines Wirtshauses. Ich übernahm nicht ohne Stolz die Leitung von Peggottys Angelegenheiten, ließ das Testament testieren, machte alles auf der Erbschaftssteuer ab, nahm sie mit nach der Bank und hatte bald alles in besten Zug gebracht. Dem allzu trockenen juristischen Charakter dieser Beschäftigung gaben wir dadurch einige Abwechslung, dass wir uns ein Wachsfigurenkabinett in Fleet Street und Miss Linwoods Ausstellung ansahen. Letztere, wie ich mich erinnere, ein wahres Mausoleum von Nähterarbeit, sehr heilsam zur Selbstbeschauung und Reue. Dann besuchten wir noch den Tower und stiegen auf die Kuppel der St. Paul's Kirche. Alle diese Wunderwerke machten Peggotty so viel Vergnügen, als sie unter den bestehenden Verhältnissen nur empfinden konnte, mit Ausnahme der St. Paul's Kirche, die wegen ihrer langen Gewöhnung an ihr Arbeitskästchen ein Nebenbuhler des Bildes auf dem Deckel desselben wurde und nach ihrer Ansicht von diesem Kunstwerk in verschiedenen Einzelheiten übertroffen wurde. Nachdem Peggottys Angelegenheit in den Commons abgemacht war, führte ich sie hinunter in die Expedition, um ihre Rechnung zu bezahlen. Mr. Spenlow war fortgegangen, wie mir der alte Tiffy sagte, um einen Herrn wegen eines Heiratsscheines zu vereidigen. Da er aber bald wiederkommen musste, bat ich Peggotty zu warten. Wir waren bei Testamentsgeschäften in den Commons den Leichenbesorgern nicht ganz unähnlich und machten es uns stets zur Regel, mehr oder weniger betrübt auszusehen, wenn wir mit Klienten in Trauer zu tun hatten. Von demselben Zartgefühl bewegt waren wir mit den Klienten, die wegen eines Trauscheins kamen, immer heiter und freundlich. Deshalb machte ich Peggotty bemerklich, dass sie Mr. Spenlow fast ganz von der Erschütterung über Mr. Barkins Tod hergestellt finden würde, und wirklich trat er auch ein, lustig wie ein Bräutigam. Aber weder Peggotty noch ich hatten Augen für ihn, als ich in seinem Begleiter Mr. Murdstone erkannte. Er hatte sich sehr wenig verändert. Sein Haar war noch so voll und so schwarz wie je, seinem Auge war so wenig zu trauen wie ehedem. »Ach, Copperfield«, sagte Mr. Spenlow, »Sie kennen diesen Herrn, glaube ich.« Ich machte dem Herrn eine kalte Verbeugung. Peggotty tat, als ob sie ihn kaum kennte. Anfangs war er bei unserem Anblick etwas außer Fassung gekommen, aber er sammelte sich sogleich wieder und kam auf mich zu. »Ich hoffe, Sie befinden sich wohl«, sagte er. »Das kann Sie schwerlich interessieren«, sagte ich. »Wenn Sie es aber wissen wollen, so sage ich ja.« Wir sahen uns einander an und er wendete sich an Peggotty. »Und Sie«, sagte er, »ich habe zu meinem Leidwesen erfahren, dass Sie Ihren Mann verloren haben.« »Es ist nicht der erste Verlust in meinem Leben, Mr. Murdstone«, gab ihm Peggotty, die von Kopf bis Fuß zitterte, zur Antwort. »Es freut mich, hoffen zu können, dass niemand schuld ist an diesem Verlust, dass ihn niemand zu verantworten hat.« »Ach«, sagte er, »das ist ein großer Trost. Sie haben Ihre Pflicht getan.« »Ich habe keines Menschenleben auf dem Gewissen«, sagte Peggotty. »Dafür preise ich Gott. Nein, Mr. Murdstone, ich habe kein gutes Geschöpf gepeinigt und gequält, bis es in ein frühes Grab sank.« Er sah sie düster und, wie mir vorkam, fast voll Reue an und sagte dann zu mir gewendet, aber ohne mir ins Gesicht zu sehen, »Wir werden uns wahrscheinlich nicht so bald wieder treffen, was uns beiden gewiss ganz recht sein wird, denn derartige Begegnungen können nie angenehm sein. Ich erwarte nicht, dass Sie, der sich immer gegen meine begründete Autorität, die zu Ihrem Guten und zu Ihrer Besserung ausgeübt wurde, auflehnte, mich jetzt mit freundlichen Augen ansehen werden. Eine Antipathie herrscht zwischen uns. »Eine alte, glaube ich«, unterbrach ich ihn. Er lächelte und sah mich mit einem so bösen Blick an, als nur aus seinem dunklen Auge kommen konnte. »Sie keimte in Ihnen schon, als Sie noch Kind waren«, sagte er. »Sie verbitterte das Leben Ihrer armen Mutter. Sie haben recht, ich hoffe, Sie werden sich noch bessern.« Damit endete das Zwiegespräch, das leise in einer Ecke des vordersten Zimmers auf dem Wege nach Mr. Spenlows Zimmer geführt worden war, und er sagte jetzt mit seiner sanftesten Stimme laut, Geschäftsmänner, Mr. Spenlow, sind mit Familienzwistigkeiten nicht unbekannt und wissen, wie verwickelt und schwer zu schlichten sie sind. Damit bezahlte er seinen Trauschein und verließ, nachdem er ihn zierlich zusammengebrochen mit einem höflichen Glückwunsch für sich und seine zukünftige Gattin von Mr. Spenlow empfangen, die Expedition. Es wäre mir vielleicht schwer geworden, mich ihm gegenüber zu fassen, wenn ich weniger Mühe gehabt hätte, Peggotty, die Gute war nur meinetwegen erbittert, zu überzeugen, dass hier nicht der geeignete Ort zu Erklärungen sei und dass sie still sein müsse. Sie war so ungewöhnlich aufgeregt, dass ich froh war, mit einer zärtlichen Umarmung, zu der sie die Erinnerung an unsere alten Leiden veranlasste, davon zu kommen und sie, so gut es ging, vor Mr. Spenlow und den Schreibern hinnahm. Mr. Spenlow schien von meinem Verhältnis zu Mr. Murdstone nichts zu wissen, was mir wohltat, denn ich konnte es nicht über mich bringen, wenn ich an meine arme Mutter zurückdachte, ihn selbst vor mir als meinen Verwandten anzuerkennen. Mr. Spenlow schien der Meinung zu sein, wenn er überhaupt eine Meinung über diese Sache hatte, dass meine Tante die Führerin der Regierungspartei in unserer Familie sei und dass jemand an der Spitze einer aufrührerischen Partei stehe, so schloss ich wenigstens aus seinen Äußerungen, während Mr. Tiffy Peggottys Rechnung auszog. Miss Trotwood, bemerkte er, ist von sehr entschiedenem Charakter und gibt opponierenden Elementen nicht leicht nach. Ich bewundere Ihren Charakter und ich kann Ihnen nur gratulieren, Copperfield, dass Sie auf der rechten Seite stehen. Zwistigkeiten zwischen Verwandten sind sehr zu beklagen, aber sie sind außerordentlich häufig und die Hauptsache ist, auf der rechten Seite zu stehen, womit er nach meinem Dafürhalten die reiche Seite meinte. »Ich glaube, er macht eine gute Partie«, sagte Mr. Spenlow. »Ich sagte ihm, dass ich gar nichts von der Sache wisse.« »Wirklich?« sagte er, »nach den wenigen Worten, die Mr. Murdstone fallen ließ und nach dem, was Miss Murdstone sagte, muss ich es für eine ganz gute Partie halten.« »Ist sie reich?« frug ich. »Ja«, sagte Mr. Spenlow, »sie ist reich und auch schön, wie ich höre.« »Wirklich? Und ist die Braut noch jung?« »Eben mündig geworden«, sagte Mr. Spenlow, »vor so kurzer Zeit, dass ich fast meine, sie müsse darauf gewartet haben.« »Gott gebe ihr eine gnädige Erlösung«, sagte Peggotty so nachdenklich und unerwartet, dass wir alle drei aus der Fassung kamen, bis Tiffy die Rechnung brachte. Er übergab sie Mr. Spenlow zur Durchsicht. Das Kinn in die Halsbinde gesteckt und es sanft reibend, ging er mit einer entschuldigenden Miene die einzelnen Posten durch, als ob Jorkins ganz allein daran schuld wäre, und gab das Papier Tiffy mit einem Seufzer zurück. »Ja«, sagte er, »es ist richtig, ganz richtig. Ich würde mich sehr glücklich geschätzt haben, Copperfield, wenn ich die Rechnung auf die baren Auslagen hätte beschränken können. Aber es ist eine unangenehme Seite meines Geschäftslebens, dass ich meinen Wünschen nicht freien Lauf lassen kann. Ich habe einen Associé, Mr. Jorkins.« Da er dies mit einer sanften Melancholie aussprach, und mehr konnte man nicht von ihm verlangen, wenn man nicht die Kosten ganz gestrichen wissen wollte, so dankte ich ihm in Peggottys Namen und bezahlte Tiffy in Banknoten. Peggotty kehrte dann wieder in ihre Wohnung zurück und Mr. Spenlow und ich gingen ins Gericht, wo wir eine Scheidungsklage hatten, die sich auf ein sehr scharfsinniges Gesetzchen stützte, das jetzt abgeschafft ist, kraft dessen aber im Verlauf meiner Praxis mehrere Ehen geschieden worden sind. Der Mann nämlich, dessen Vorname Thomas Benjamin war, hatte sich einen Taufschein auf den Namen Thomas ausstellen lassen und Benjamin weggelassen, im Fall er sich in der Ehe nicht so wohl befinden sollte, als er erwartete. Da er sich nicht so wohl befand, als er erwartete, oder auch vielleicht seine Frau etwas satt hatte, so erschien er nach einer Ehe von einem oder zwei Jahren vor Gericht und erklärte, dass sein Vorname Thomas Benjamin sei und dass er deshalb gar nicht verheiratet sei. Und das bestätigte das Gericht zu seiner großen Zufriedenheit. Ich muss gestehen, dass ich über die strenge Gerechtigkeit dieses Spruchs meine Zweifel hegte und mich nicht einmal von dem Scheffel Weizen, der mit allen Anomalien versöhnt, einschüchtern ließ. Aber Mr. Spenlow sprach die Sache mit mir durch. Er sagte, sehen Sie die Welt an, sie hat ihre guten und ihre bösen Seiten. Sehen Sie das Kirchenrecht an. Es hat seine guten und seine bösen Seiten. Alles gehört zu einem System und ist untrennbar von dem Ganzen. Sehr gut, da haben wir's. Ich war nicht kühn genug, Doris Vater zu entgegnen, dass wir möglicherweise sogar die Welt ein wenig verbessern könnten, wenn wir frühzeitig aufstünden und uns mit Eifer an die Arbeit machten. Aber ich gestehe, dass ich der Meinung war, wir könnten die Commons verbessern. Mr. Spenlow erwiderte, dass er mir angelegentlich rate, diesen Gedanken ganz und gar fallen zu lassen, denn er sei eines so anständigen Mannes nicht würdig, dass es ihm aber angenehm sein würde, zu hören, welcher Verbesserung ich die Commons für fähig halte. Da wir gerade am Prärogativenamt vorbeigingen, nahm ich dieses nächstliegende Institut zum Beispiel und stellte die bescheidene Behauptung auf, dass mir seine Einrichtung sehr sonderbar vorkomme. Mr. Spenlow frug, in welcher Hinsicht? Ich erwiderte mit aller gehörigen Rücksicht auf seine Erfahrung, aber mit mehr Rücksicht auf den Umstand fürchte ich, dass er Doris Vater war, dass es sehr seltsam erscheine, dass das Archiv dieses Amtes mit den Originalabschriften der Testamente aller Personen aus der großen Diözese Canterbury angesammelt seit 3 Jahrhunderten sich in einem gar nicht zu diesem Zweck bestimmten und von den Archivaren zu ihren Privatzwecken gemieteten Gebäude befände, das unsicher, vielleicht nicht einmal feuerfest, überfüllt mit diesen wichtigen Dokumenten und vom Giebel bis zum Keller eine eigennützige Spekulation der Archivare sei, welche sich von dem Publikum hohe Kosten bezahlen ließen und die Testamente des Publikums, wo sie Platz finden, unterbrächten, mit der einzigen Rücksicht, dass dies so billig als möglich für sie geschieht und dass es vielleicht mehr als seltsam sei, dass diese Archivare mit einem Gehalt von 8.000 oder 9.000 Pfund jährlich, die Unterbeamten gar nicht zu erwähnen, nicht einmal für dieses viele Geld ein sicheres Lokal für diese wichtigen Dokumente, welche ihnen von dem Publikum anvertraut werden müssten, zu besorgen gezwungen wären. Dass es vielleicht fast ungerecht sei, dass alle diese oberen Stellen in diesem großen Amte prächtige Sinekuren seien, während die unglücklichen Schreiber, welche wirklich arbeiteten in dem kalten, dunklen Zimmer dort oben, von allen Menschen in London, die wichtige Dienste verrichteten, die am schlechtesten bezahlten und am mindesten geachteten seien. Dass es vielleicht fast unanständig sei, wenn der Oberarchivar, der selbstverständlich verpflichtet sein sollte, dem hier Geschäfte verrichtenden Publikum alle möglichen Erleichterungen zu verschaffen, durch dieses Amt ein reicher Sinekurenbesitzer sei und dabei noch ein Geistlicher, ein Besitzer mehrerer Pfründen und ein Domherr sein konnte, während das Publikum unter Unannehmlichkeiten leiden müsse, deren Unerträglichkeit wir jeden Nachmittag selbst ansehen konnten. Kurz, dass vielleicht dieses Prärogativenamt der Diözese von Canterbury der allerschlimmste und erbärmlichste Handel und eine so schädliche Albernheit sei, dass es längst umgekehrt und abgeschafft sein müsste, wenn es nicht zufällig halb unsichtbar in einer versteckten Ecke des St. Paul's Kirchhofes läge. Mr. Spenlow lächelte, als ich etwas warm wurde, und sprach dann diese Angelegenheit in derselben Weise mit mir durch, als die früher erwähnte. Er sagte, um was handle es sich eigentlich? Es sei dies lediglich eine Sache des Gefühls. Wenn das Publikum von dem Gefühl erfüllt sei, dass seine Testamente in sicherer Hut wären und überzeugt sei, dass das Institut nicht verbessert werden könne, Wer leide darunter? Niemand. Wer gewinne dabei? Alle Besitzer von Sinekuren. Sehr gut. So würden also die guten Seiten überwiegen. Möglicherweise sei die Einrichtung nicht vollkommen. Nichts sei vollkommen, aber warnen müsse er vor dem Versuch, den Keil einzutreiben. Solange das Prärogativenamt bestanden, sei der Ruhm des Vaterlandes groß gewesen. Aber treibe man erst den Keil in das Prärogativenamt, so werde der Ruhm des Vaterlandes aufhören. Er halte es für die Pflicht und den notwendigen Grundsatz eines anständigen Mannes, die Dinge zu nehmen, wie sie sind, und er bezweifle nicht, dass das Prärogativenamt bestehen würde, solange wir lebten. Ich fügte mich in seine Meinung, obgleich ich in mir starken Zweifel hegte. Und dennoch sehe ich jetzt, dass er recht hatte. Denn es besteht nicht allein heute noch, sondern besteht noch trotz eines großen Parlamentsberichts, der, nicht allzu bereitwillig, vor 18 Jahren erstattet wurde und in welchem alle meine Einwendungen gegen das Institut ausführlich dargelegt waren und wo man unter anderem erfuhr, dass der noch vorhandene Platz für zukünftige Testamente bloß noch für 2,5 Jahre ausreiche. Was sie seitdem mit den Testamenten getan haben, ob sie viele verloren haben oder dann und wann eine Partie an den Käsekrämer verkaufen, weiß ich nicht. Ich bin froh, dass sich meines nicht dort befindet und will hoffen, dass es noch lange nicht hinkommt. Ich habe dies alles in dem gegenwärtigen wonnigen Artikel niedergeschrieben, weil es hier an seinem gehörigen Platze ist. Mr. Spenlow und ich vertieften uns in dieses Gespräch, während wir auf- und abgingen, bis wir über allgemeine Gegenstände zu sprechen anfingen. Und so kam es, dass mir Mr. Spenlow zuletzt mitteilte, dass über 8 Tage Doras Geburtstag sei und dass er sich freuen würde, mich an diesem Tage zu einem kleinen Picknick bei sich zu sehen. Ich kam sofort von Sinnen und wurde am nächsten Tage zum vollständigen Narren, als ich ein feines Billetchen mit durchbrochenem Rande und der Aufschrift empfing: »Durch Papas gütige Hand zur Erinnerung« und brachte die nächsten 7 Tage in halbem Delirium zu. Ich glaube, ich machte mich zur Vorbereitung auf das herrliche Fest jeder möglichen Torheit schuldig. Ich werde noch heute rot, wenn ich an das Halstuch denke, das ich mir kaufte. Meine Stiefeln würden in jede Sammlung von Marterwerkzeugen passen. Ich kaufte einen delikaten kleinen Speisekorb, der an sich schon fast eine Liebeserklärung war. Es waren Knallbonbons mit den zärtlichsten Mottos, die zu kaufen waren darin. Um 6 Uhr früh war ich schon auf dem Covent Garden Markt und kaufte einen Strauß für Dora. Um 10 Uhr saß ich im Sattel. Ich hatte mir einen feurigen Grauschimmel gemietet, den Strauß im Hute, um ihn frisch zu erhalten, und trabte nach Norwood. Als ich Dora im Garten sah und tat, als ob ich sie nicht sähe und vor dem Hause vorbeiritt, als wenn ich es suchte, mag ich wohl 2 kleine Torheiten begangen haben, die andere Jünglinge in gleicher Stimmung auch begangen hätten. Wenigstens kamen sie mir sehr natürlich vor. Aber ach, als ich das Haus fand und an der Gartentür abstieg und diese hartherzigen Stiefeln über den Rasenplatz zu Dora hinschleppte, die auf einer Gartenbank unter einem Holunderbaum saß, wie herrlich sah sie da aus an jenem schönen Morgen unter Schmetterlingen in dem weißen Strohhut und dem himmelblauen Kleide. In ihrer Gesellschaft war eine junge Dame, verhältnismäßig ältlich, vielleicht 20 Jahre. Sie hieß Miss Mills und Dora nannte sie Julie. Sie war Doras Busenfreundin. Glückliche Miss Mills. Jip war ebenfalls da und Jip musste mich wieder anbellen. Als ich ihr meinen Strauß überreichte, knirschte er aus Eifersucht mit den Zähnen. Wohl hatte er Ursache dazu. Wenn er die mindeste Ahnung gehabt hätte, wie sehr ich seine Herrin verehrte, hatte er wohl Ursache dazu. »Oh, ich danke Ihnen, Mr. Copperfield, was für schöne Blumen«, sagte Dora. ich hätte sagen wollen und hatte mir die schönste Phrase auf den letzten 3 Meilen einstudiert, dass auch ich sie für schön gehalten hätte, bevor ich sie neben ihr gesehen, aber ich konnte es nicht herausbringen. Sie verwirrte mich zu sehr. Wer sah, wie sie die Blumen an ihr liebliches Kinn mit dem kleinen Grübchen legte, der verlor alle Geistesgegenwart und Kraft der Sprache in halb ohnmächtiger Bewunderung. Es wundert mich nur, dass ich nicht sagte, »Töten Sie mich, wenn Sie ein Herz haben, Miss Mills, lassen Sie mich hier sterben.« Dann gab Dora meine Blumen Jip zum Riechen. Aber Jip knurrte und wollte nicht daran riechen, und Dora lachte und hielt sie ihm noch näher an die Nase, und Jip fasste mit seinen Zähnen eine Geraniumblüte und zauste sie hin und her wie eine Katze. Und Dora schlug ihn und schmollte und sagte, »Meine armen, schönen Blumen«, so mitleidig, wie mir vorkam, als ob er mich zerzaust hätte. Ich wollte, er hätte es getan. »Sie werden es gewiss gern hören, Mr. Copperfield«, sagte Dora, »dass diese abscheuliche Miss Murdstone nicht hier ist. Sie ist zu ihres Bruders Hochzeit und wird wenigstens 3 Wochen wegbleiben. Ist das nicht ein Glück?« Ich sagte ihr, es müsse wohl ein Glück für sie sein, und versicherte ihr, dass alles, was ein Glück für sie sei, auch ein Glück für mich sei. Miss Mills lächelte dazu mit wohlwollender, überlegener Weisheit. »Sie ist das unangenehmste Geschöpf, das ich kenne«, sagte Dora. »Du kannst dir gar nicht denken, wie grämlich und abscheulich sie ist, Julie.« »Ich kann es wohl, meine Gute«, sagte Julie. »Vielleicht kannst du es, gute, liebe Julie«, entgegnete Dora und legte die Hand auf die ihrer Gefährtin. »Vergib mir, dass ich dich nicht gleich ausnahm. Ich ersah daraus, dass Miss Mills in dem Laufe eines wechselnden Lebens ihre Prüfungen gehabt habe und dass davon vielleicht das gemessene Wohlwollen ihres Benehmens herrührte. Ich fand im Laufe des Tages, dass dies der Fall war. Miss Mills hatte unglücklich geliebt und hatte sich gesättigt von ihren schrecklichen Erfahrungen von der Welt zurückgezogen, um nur noch den unverkümmerten Hoffnungen der Gegenwart ruhige Teilnahme zu schenken. Aber jetzt kam Mr. Spenlow heraus und Dora ging auf ihn zu und sagte, »Sieh, Vater, was für schöne Blumen!« Und Miss Mills lächelte gedankenvoll, als ob sie sagen wollte, »Ihr Frühlingsschmetterlinge, genießt euer kurzes Dasein am hellen Morgen des Lebens!« Und wir gingen nach dem Wagen, der zum Abfahren bereitstand. »Ich werde nie wieder eine solche Fahrt machen. Ich habe seitdem nie eine solche Fahrt gemacht. Nur die 3 Personen, ihr Korb, mein Korb und die Gitarre, befanden sich im Phaeton, der natürlich offen war, und ich ritt hinterher, und Dora saß auf dem Rücksitz, das Gesicht mir zugewendet. Sie legte den Blumenstrauß dicht neben sich auf das Kissen und wollte Jip nicht erlauben, sich auf diese Seite zu legen, damit er ihn nicht zerdrücke. Sie nahm ihn oft in die Hand und erquickte sich an seinem Duft. Unsere Blicke begegneten sich viele Male, und ich wundere mich nur darüber, dass ich nicht über den Kopf meines wackern Grauschimmels in den Wagen schoss. Ich glaube, es war staubig. Ich glaube, es war sehr staubig. Ich habe noch eine schwache Erinnerung, dass mir Mr. Spenlow Vorstellungen machte, dass ich im Staube ritt, aber ich achtete ihrer nicht. Ich war mir bloß eines Nebels von Liebe und Schönheit um Dora bewusst, aber sonst nichts. Er stand manchmal auf und frug mich, wie mir die Aussicht gefalle. Ich sagte, sie sei wunderschön, und konnte das wohl sagen, denn sie war mir nur Dora. Die Sonne schien Dora und die Vögel sangen Dora. Der Südwind wehte Dora und die wilden Blüten in der Hecke waren bis auf jede Knospe lauter Doras. Mein Trost ist, dass Miss Mills mich verstand. Nur Miss Mills konnte vollkommen auf meine Gefühle eingehen. Ich weiß nicht, wie lange die Fahrt dauerte, und bis heute weiß ich ebenso wenig, wo wir hinfuhren. Vielleicht war es in der Nähe von Guildford. Vielleicht ließ ein indischer Zauberer für uns diesen Tag emporsteigen und ihn wieder versinken, als wir fort waren. Es war ein grüner Fleck auf einem Hügel mit weichem Rasen bedeckt, über und um uns schattige Bäume und Heide und, soweit das Auge reichen konnte, eine schöne Landschaft. Es war eine ärgerliche Sache, dass hier Leute auf uns warteten, und meine Eifersucht selbst gegen die Damen kannte keine Grenzen. Aber alle Männer, vorzüglich ein Kerl 3 oder 4 Jahre älter als ich und mit einem roten Backenbart, auf den er eine unerträgliche Anmaßung stützte, waren meine Todfeinde. Wir packten unsere Körbe aus und fingen an, das Essen zu bereiten. Der rote Backenbart behauptete, er könne Salat machen, was ich nicht glaube, und drängte sich der allgemeinen Beachtung auf. Einige von den jungen Damen wuschen den Salat und zerschnitten ihn nach seiner Anleitung. Dora war unter ihnen. Ich sah, dass das Verhängnis mich diesem Mann feindlich gegenübergestellt hatte und dass einer von uns untergehen müsste. Der rote Backenbart bereitete seinen Salat. Ich wundere mich nur, wie sie ihn essen konnten. Mich hätte nichts verführt, ihn anzurühren, und übergab sich selbst den Weinkeller, den er in einem hohlen Baumstamme anlegte. Dann sah ich ihn auf seinem Teller den größten Teil einer Hummer zu den Füßen Doras essen. Ich habe nur einen dunklen Begriff von dem, was zunächst geschah. Ich war sehr heiter, das weiß ich noch, aber die Heiterkeit war Heuchelei. Ich gesellte mich zu einem Mädchen in rosarotem Kleide mit kleinen Augen und possierte sie ganz erschrecklich. Sie nahm meine Aufmerksamkeiten günstig auf, aber ob bloß meinetwegen oder weil sie Absichten auf den roten Backenbart hatte, weiß ich nicht. Doras Gesundheit wurde ausgebracht. Als ich anstieß, tat ich, als ob ich mein Gespräch bloß deshalb unterbräche und es gleich darauf wieder aufnehme. Ich begegnete dem Blicke Doras, als ich mich vor ihr verbeugte, und er kam mir flehend vor. Aber sie sah mich an über dem Kopf des roten Backenbarts, und mein Herz blieb starr. Das junge Mädchen im rosa Kleide hatte eine Mutter in grünem Kleide, und ich glaube, letztere trennte uns aus Gründen der Politik. Endlich stand die Gesellschaft auf, während die Reste des Essens weggeräumt wurden, und ich verlor mich einsam, von Wut und Zerknirschung erfüllt, unter die Bäume. Ich ging eben mit mir zu Rate, ob ich Unwohlsein vorschützen und auf meinem wackern Grauschimmel entfliehen sollte, als ich Dora und Miss Mills begegnete. »Mr. Copperfield«, sagte Miss Mills, »Sie langweilen sich.« Ich bat sie um Verzeihung und versicherte, dass dies durchaus nicht der Fall sei. »Und auch du, Dora, langweilst dich«, sagte Miss Mills. »Ach Gott, nein, nicht im Mindesten.« »Mr. Copperfield und Dora«, sagte Miss Mills mit fast ehrwürdiger Miene, »genug damit. Lasst nicht durch ein kleinliches Missverständnis die Blumen des Lenzes verwelken, die einmal dahin nicht wiederkehren.« »Ich spreche«, sagte Miss Mills, »belehrt durch die Erfahrung der Vergangenheit, der fernen, unwiederbringlichen Vergangenheit.« Die reichen Quellen, welche in der Sonne funkeln, dürfen nicht aus bloßer Grille verstopft werden. Die Oase in der Wüste Sahara darf nicht launenhaft verödet werden. Ich weiß nicht, was ich tat. Ich war über und über brennend rot. Aber ich nahm Doras kleine Hand und küsste sie. Und sie gestattete es. Ich küsste auch Miss Mills die Hand, und wir alle schienen nach meinem Gefühl auf dem geraden Wege nach dem 7. Himmel zu sein. Wir kamen nicht wieder herunter. Wir blieben dort den ganzen Abend. Anfangs gingen wir unter den Bäumen auf und ab. Doras Arm lag schüchtern in meinem, und der Himmel war es so töricht, als es war. Es wäre ein Glück gewesen, mit diesen törichten Gefühlen in die Unsterblichkeit versetzt zu werden und für immer unter diesen Bäumen zu wandeln. Aber viel zu bald hörten wir die anderen lachen und sprechen und rufen, »Wo ist Dora?« Wir kehrten also um, und sie verlangten, Dora sollte singen. Der rote Backenbart wollte die Gitarre aus dem Wagen holen, aber Dora sagte, bloß ich wisse, wo sie liege. Damit war der rote Backenbart in einem Augenblick beseitigt und ich holte das Futteral und ich schloss es auf und ich nahm die Gitarre heraus und ich saß neben ihr und ich hielt ihr Taschentuch und ihre Handschuhe und ich sog jede Note ihrer lieben Stimme ein und sie sang für mich, der sie liebte, und alle die anderen konnten so viel Beifall schenken, wie sie wollten, doch ging es ihnen nichts an. Ich war trunken vor Freude. Ich fürchtete, das Glück sei zu groß, um wirklich zu sein, und ich würde sogleich wieder aufwachen in der Buckinghamstraße und hören, wie Mrs. Crupham mit den Frühstückstassen klimperte. Aber Dora sang und andere sangen und Miss Mills sang von den in den Höhlen der Erinnerung schlummernden Echos, als ob sie 100 Jahre alt wären, und der Abend kam und wir machten Tee in einem Kessel im Freien wie die Zigeuner und ich war immer noch so glücklich wie vorhin. Ich war glücklicher als je, als die Gesellschaft aufbrach und die anderen, unter ihnen der geschlagene rote Backenbart, ihre Wege gingen und wir auch den unsern gingen durch den stillen Abend und den sterbenden Tag, während süße Düfte rings um uns emporstiegen. Da Mr. Spenlow von dem Champagner etwas müde geworden war, heil dem Boden, auf dem die Rebe wuchs, der Rebe, aus der der Wein gekeltert, der Sonne, die ihn gereift, und dem Kaufmann, der ihn verfälscht hatte, und in einer Ecke des Wagens schlief, ritt ich neben demselben und sprach mit Dora. Sie bewunderte mein Pferd und klopfte ihm auf den Hals. Oh, wie allerliebst niedlich sich die Hand auf dem Pferde ausnahm. Und ihr Schal wollte nicht auf der Schulter bleiben, und ich hatte ihn dann und wann zurechtzulegen, und es kam mir sogar vor, als ob Jip einzusehen anfinge, wie die Sache stünde, und dass er jetzt freundlich gegen mich sein müsste. Und die scharf blickende Miss Mills, diese liebenswürdige, obgleich weltmüde Nonne, dieser kleine Patriarch von noch nicht ganz 20 Jahren, die mit der Welt fertig war und um keinen Preis die in den Höhlen der Erinnerung schlummernden Echos wecken durfte, was für einen Gefallen sie mir tat. »Mr. Copperfield«, sagte Miss Mills, »kommen Sie einen Augenblick auf diese Seite des Wagens, wenn Sie einen Augenblick übrig haben, ich muss mit Ihnen sprechen.« »Seht mich, wie ich auf meinem wackern Grauschimmel mich zu Miss Mills herabbeugte, die Hand auf die Wagentür gestützt. Dora kommt zu Besuch zu mir, um ein paar Tage bei mir zu bleiben. Sie kommt übermorgen.« »Wenn Sie uns besuchen wollen, so wird sich der Vater gewiss glücklich schätzen, Sie zu sehen.« Konnte ich etwas anderes tun, als einen stummen Segen auf Miss Mills Haupt herabzurufen und Miss Mills Adresse in dem sichersten Winkel meines Gedächtnisses aufzubewahren? Konnte ich etwas anderes tun, als Miss Mills mit dankbarem Blick und feurigen Worten zu sagen, wie sehr ich ihre Gefälligkeit würdige und welch unschätzbaren Wert ihre Freundschaft für mich habe? Dann entließ mich Miss Mills wohlwollend mit den Worten, »Gehen Sie wieder zu Dora«, und ich ging, und Dora beugte sich aus dem Wagen heraus, um mit mir zu sprechen, und wir unterhielten uns während der ganzen übrigen Fahrt, und ich brachte meinen wackern Grauschimmel so dicht an das Rad, dass er sich am Vorderhufe die Haut abschund, wofür ich dem Besitzer 3 Pfund 7 Schilling zahlen musste, eine Summe, die mir für so hohen Genuss außerordentlich gering vorkam. Die ganze Zeit über sah Miss Mills den Mond an und murmelte halblaut Verse und erinnerte sich wahrscheinlich an die alten Zeiten, wo sie und die Erde noch etwas miteinander gemein hatten. Norwood war viele Meilen zu nahe und wir langten viele Stunden zu früh dort an, aber kurz vor unserer Ankunft wachte Mr. Spenlow auf und sagte, »Sie müssen mit hereinkommen, Copperfield, und ein wenig ausruhen.« Und ich folgte der Einladung und wir genossen noch eine kleine Erfrischung. In dem hellen Zimmer sah die errötende Dora so bezaubernd aus, dass ich mich nicht losreißen konnte, sondern sie halb träumend ansah, bis Mr. Spenlows Schnarchen mich so weit zum Bewusstsein brachte, dass ich mich beurlaubte. So schieden wir. Während des ganzen Rittes nach London fühlte ich noch die letzte Berührung von Doras Hand in meiner, rief ich mir jeden Vorfall und jedes Wort 10.000 Mal zurück und legte mich endlich zu Bett, bis zum Wahnsinn verliebt. Als ich nächsten Morgen aufwachte, fasste ich den festen Entschluss, Dora meine Liebe zu erklären und mein Schicksal kennenzulernen. Seligkeit oder Hölle war jetzt die Frage. Für mich gab es keine andere Frage in der Welt und nur Dora konnte sie beantworten. 3 Tage verbrachte ich in grenzenloser Qual, die ich noch dadurch vermehrte, dass ich allem, was zwischen Dora und mir vorgefallen war, die allerentmutigendste Auslegung gab. Endlich ging ich zu Miss Mills mit großen Kosten zu dem Zweck angetan und voll von meiner Erklärung. Wie viele Male ich die Straße auf und ab ging und um den Platz herum, bevor ich es über mich bringen konnte, an die Tür zu klopfen, ist jetzt nicht von Wichtigkeit. Sogar als ich endlich geklopft hatte und an der Tür wartete, kam mir in der Aufregung der Gedanke zu fragen, ob hier Mr. Blackboy wohne, eine Nachahmung des armen Barkis, um Verzeihung zu bitten und mich zu entfernen. Aber ich hielt standhaft aus. Mr. Mills war nicht zu Hause. Ich erwartete es gar nicht. Nach ihm verlangte niemand. Miss Mills war zu Hause. Miss Mills genügte. Man wies mich in ein Zimmer eine Treppe hoch, wo ich Miss Mills und Dora fand. Jip war auch dort. Miss Mills schrieb Noten ab. Ich erinnere mich, es war ein neues Lied mit dem Titel »Der liebe Leichenlied« und Dora malte Blumen. Was ich fühlte, als ich meine eigenen Blumen erkannte, den wirklichen und echten Strauß vom Covent Garden Markt. Ich kann nicht sagen, dass sie sehr ähnlich waren oder dass sie besonders irgendwelchen Blumen glichen, die ich jemals gesehen, aber ich erkannte sie an dem sie umgebenden Papier, das genau kopiert war. Miss Mills freute sich sehr, mich zu sehen, und es tat ihr sehr leid, dass der Papa nicht zu Hause war, obgleich wir es alle mit großer Fassung zu ertragen schienen. Miss Mills führte das Gespräch ein paar Minuten fort, legte dann ihre Feder auf das Leichenlied der Liebe, stand auf und verließ das Zimmer. Ich beschäftigte mich schon mit dem Gedanken, es bis morgen aufzuschieben. »Ich hoffe, Ihr Pferd war nicht müde, als es gestern Nacht nach Hause kam«, sagte Dora und sah mich mit ihren schönen Augen an. »Es hat einen weiten Weg gemacht.« Ich fing an zu denken, ich wollte es heute tun. »Es war ein weiter Weg für mein Pferd«, sagte ich, »denn es hatte auf der Reise nichts, was es munter erhalten konnte.« »Hat es kein Futter bekommen, das arme Pferd?«, frug Dora. Ich dachte wieder, ich wollte es lieber bis morgen aufschieben. »Oh ja«, sagte ich, »es hat ihm an nichts gefehlt. Ich meine nur, es fühlte nicht das unaussprechliche Glück, das ich in ihrer Nähe genoss.« Dora beugte sich auf ihre Zeichnung herab und sagte nach einer kleinen Pause, »zu einer Zeit des Tages schien sie selbst dieses Glück nicht besonders zu fühlen.« Ich erkannte jetzt, dass keine Umkehr mehr möglich war und dass es auf der Stelle geschehen musste. »Sie schienen dieses Glück nicht im Mindesten zu fühlen«, sagte Dora, zog die Augenbrauen in die Höhe und schüttelte den Kopf, als sie neben Miss Kitt saßen. Kitt hieß nämlich das Mädchen im rosa Kleide mit den kleinen Augen. »Und ich wüsste auch gar nicht, warum sie es tun sollten«, sagte Dora, »oder warum sie es überhaupt ein Glück nennen. Aber natürlich meinen sie es nicht im Ernst. Und gewiss zweifelt niemand daran, dass sie tun können, was sie wollen. Jip, komm, böser Jip, komm her.« Ich weiß nicht, wie ich es anfing, aber es geschah sogleich. Ich kam Jip zuvor. Dora lag in meinen Armen. Ich war voller Beredsamkeit. Ich war nie um ein Wort verlegen. Ich sagte ihr, wie sehr ich sie liebte. Ich sagte ihr, ich würde ohne sie sterben. Ich sagte ihr, ich betete sie an. Jip bellte die ganze Zeit über, wie toll. Als Dora den Kopf sinken ließ und weinte und zitterte, da stieg meine Beredsamkeit noch. Wenn sie von mir verlangte, ich sollte für sie sterben, so hatte sie es bloß zu sagen, und ich war bereit. Das Leben ohne Doras Liebe war unter keiner Bedingung zu ertragen. Ich konnte es nicht ertragen und wollte es nicht. Ich hatte sie jede Minute bei Tag und Nacht geliebt, seitdem ich sie zuerst gesehen. Ich liebte sie in diesem Augenblick bis zur Verzweiflung. Ich würde sie in alle Ewigkeit, jeden Augenblick bis zur Verzweiflung lieben. Es hatten Liebende früher geliebt und Liebende würden wieder lieben, aber kein Liebender hatte jemals geliebt oder würde, könnte, wollte oder sollte jemals so lieben, wie ich Dora liebte. Je verzückter ich wurde, desto mehr bellte Jip. Jeder von uns wurde in seiner Weise mit jeder Minute toller. Endlich saßen Dora und ich leidlich beruhigt nebeneinander auf dem Sofa und Jip lag auf ihrem Schoße und zwinkerte mich friedlich an. Die Last war von meinem Herzen. Ich war ganz verzückt. Dora und ich waren verlobt. Ich glaube, wir hatten einige Ahnung, dass zuletzt eine Heirat daraus werden sollte. Es muss wohl so gewesen sein, denn Dora machte es zur Bedingung, dass wir ohne die Einwilligung des Vaters uns nie heiraten wollten. Aber ich glaube nicht, dass wir in unserem jugendlichen Entzücken uns eigentlich um die Zukunft oder die Vergangenheit bekümmerten oder an etwas anderes dachten als an die selige Gegenwart. Wir wollten die Sache vor Mr. Spenlow geheim halten, aber ich glaube nicht, dass ich einen Augenblick daran dachte, das sei unehrenhaft. Miss Mills war ungewöhnlich nachdenklich, als sie Dora, welche sie gesucht hatte, zurückbrachte. Ich fürchte, weil das Geschehene Neigung hatte, die in den Höhlen der Erinnerung schlummernden Echos zu wecken. Aber sie gab uns ihren Segen und die Versicherung ihrer dauernden Freundschaft und sprach zu uns im Allgemeinen, wie es sich für eine Stimme aus dem Kloster schickte. Was für eine traumhafte, glückliche, törichte Zeit das war. Wie ich Doras Finger zu einem Ring aus Vergissmeinnichtmaß und wie der Juwelier, dem ich das Maß brachte, mich durchschaute und über dem Bestellbuch lachte und mir seinen eigenen Preis abverlangte für den hübschen kleinen Ring mit den blauen Steinen, der so unzertrennlich verbunden ist mit meiner Erinnerung an Doras Hand, dass gestern, als ich zufällig einen solchen Ring an dem Finger meiner Tochter bemerkte, ein augenblickliches Zucken wie Schmerz mein Herz durchbebte. Wie ich einherging, gehoben von meinem Geheimnis und die Würde, Dora zu lieben und geliebt zu werden, so sehr fühlte, dass ich, selbst wenn ich in der Luft gegangen wäre, mich nicht höher über den Leuten, die unter mir auf der Erde krochen, hätte fühlen können. Wie wir beisammen saßen in dem Garten auf dem Platz in dem alten Pavillon, so glücklich, dass ich aus keinem anderen Grunde noch jetzt die Londoner Sperlinge liebe und in ihrem rauchgrauen Gefieder die glänzenden Farben der Tropengegenden sehe, wie wir uns zuerst sankten. Genau 8 Tage nach unserer Verlobung und Dora mir den Ring in einem verzweiflungsvollen Briefe zurückschickte, in welchem sie von den schrecklichen Worten Gebrauch machte, dass unsere Liebe in Torheit begonnen und in Wahnsinn geendet habe, welche schrecklichen Worte mich mein Haar zerraufen und ausrufen machten, dass alles vorüber sei. Wie ich im Dunkel der Nacht zu Miss Mills eilte, die ich in einer Küche auf dem Hofe, wo sich eine Drehrolle befand, sah und wie ich Miss Mills bat, die Vermittlerin zu spielen und mich vor dem Wahnsinn zu retten. Wie Miss Mills die Vermittlung übernahm und mit Dora zurückkehrte und uns von der Kanzel ihrer eigenen beglückten Jugend herab zum gegenseitigen Nachgeben und zur vorsichtigen Scheu vor der Wüste Sahara ermahnte. Wie wir weinten und wieder einig wurden und so glücklich waren, dass die Küche und die Drehrolle zum wahren Tempel der Liebe wurde, wo wir einen Briefwechsel durch Miss Mills Hände verabredeten und uns jeder einen Brief mindestens täglich versprachen. Was für eine traumhafte, glückliche, törichte Zeit! Von allen Zeiten, die ich durchlebt habe, ist keine, an die ich so glücklich und zärtlich zurückdenken kann. Ende von Abschnitt 2. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 10. Januar 2025.